Labor für Entrepreneurship. Zu Gast Julia von Weimarn. Sie nennen sich Personallotse. Was kann man sich denn darunter vorstellen? Ich muss zum einen sagen, ich bin in meiner Unternehmung nicht alleine. Ich habe eine Partnerin, die leider heute Abend nicht hier sein kann. Das will ich einfach nur dazu sagen, weil es eben eine Gründung zu zweit ist. Wir nennen uns Personallotsen. Wir haben lange über diesen Begriff gesucht und nachgedacht, weil wir ganz bewusst einen Begriff finden wollten, der sich abhebt von Unternehmensberatungen, normalen Unternehmensberatungen. Weil normale Unternehmensberatungen in dem Bereich, das muss man dazu sagen, für den wir tätig sind, nicht sehr gerne gesehen sind. Weil sie eben sehr stark den rein finanziellen, betriebswirtschaftlichen Aspekt betrachten. Wir nennen uns Personallotsen, weil wir den Personalaspekt betrachten. Also das Personal in Augenschein nehmen, was in diesen Institutionen wie Museen, Konzerthäuser, Stiftungen etc. arbeitet und dort schauen nach den Ressourcen, wie können sich diese Unternehmen, die wir als Unternehmen begreifen, neu aufstellen mit ihren Mitarbeitern zusammen. Deswegen der Begriff Personallotse. Also wir sind für das Personal da und wir helfen bei der Orientierung. Deswegen der Begriff der Lotsen. Also es liegt ja ein bisschen nahe. Sie kommen aus Hamburg. Ich stelle mir vor, wenn man da in Blankenese steht und die Schiffe vorbeifahren sieht, da ist das nicht so weit weg. Genau. Was mir ein bisschen aufgefallen ist, Personallotse. Ich hätte Lotsin erwartet. Das ist sicherlich auch richtig, so nennen wir uns inzwischen auch. Also offiziell Personallotsen, weil wir mehrere sind, aber wir sind beides Personallotsinnen. Und so nennen wir uns auch. Dieser Brief ist noch zu einem früheren Zeitpunkt entstanden, als ich ihn geschrieben habe. Und da hat sich inzwischen noch schon einiges entwickelt. Schön. Also Orientierung geben für Mitarbeiter, das kann heißen im Unternehmen, das kann aber auch heißen orientieren auf den Ausgang hin. Was meinen Sie jetzt mit dem Ausgang? Manchmal ist ja auch, dass jemand falsch irgendwo ist, weil er sich nicht wohlfühlt oder weil die anderen finden, dass der da nicht hinpasst. Das kann von oben, wann ist das auch eine Orientierung? Durchaus. Also überhaupt nicht die Orientierung. Wir gucken, dass wir möglichst weniger Personal in diesen Institutionen haben im Endeffekt. Aber es gibt das sehr häufig. Nun komme ich beziehungsweise wir tatsächlich aus diesem Bereich. Das heißt, ich habe lange in diesen Institutionen selbst gearbeitet, was ein Vorteil ist, wie ich jetzt merke, weil ich wirklich weiß, wovon ich spreche. Und dort ist der Fall oft so, dass dort Menschen an Positionen sitzen, die eigentlich noch ganz andere Qualifikationen haben, die man noch ganz anders einsetzen kann in den Institutionen, wo für viele dieser erste Schritt auch Hauptsache, ich bin im Museum untergekommen, egal was ich da mache, der erste Schritt ist, aber glücklich sind sie meistens nicht. Und wer nicht glücklich ist an seinem Arbeitsplatz, das ist meine feste Überzeugung, der arbeitet im Endeffekt auch nicht effektiv und effizient. Und dem sagen Sie, bevor der Sargdeckel zugeht, probieren wir nochmal was anderes vorher. Genau, was natürlich nur im Zusammenhang mit der Leitung dieser Häuser dann geht. Also unsere ersten Ansprechpartner sind die Leitung der Häuser, die wir eben ansprechen auf ihre Personalsituation. Und dann entwickelt sich das. Es ist auch etwas wenig festgeschrieben. Es entwickelt sich, indem wir in die Häuser gehen und einfach schauen, wie die Situation dort ist. Die ersten Kunden sind da, die erste Referenz ist da. Das heißt, wir haben genau diesen Weg wirklich beschritten, dass wir in das Haus gegangen sind, geschaut haben, wie ist die Situation, diese analysiert haben, mit den Mitarbeitern gesprochen haben, viel Zeit investiert haben, mit der Leitung gesprochen haben und jetzt einen Weg gefunden haben, wie wir gerade jetzt nochmal die Nachricht tatsächlich bekommen haben, wie es alles wunderbar läuft. Ja. Sowas ist natürlich ein schöner Erfolg. So Museen oder auch so kulturelle Einrichtungen sind ja nicht mehr so wie vor einigen Jahren noch, dass da so etwas, hat man so ein Bild von verstaubt und geht ein bisschen langsam zu. Heute sind ja Museen manchmal äußerst spannende Einrichtungen, die auch sehr unternehmerisch agieren. Ja. Kommt denn da so das Personal mit? Das ist genau der Punkt. Also diese Unternehmen müssen sich als Unternehmen verstehen und eben so agieren. Sie entwickeln Besucherkonzepte und neue Formate der Führung etc. etc. Aber das Personal wird dabei nicht bedacht. Höchstens, sie müssen noch mehr arbeiten und noch mehr machen. Aber das Personal, wie es denen dabei geht, wird dabei nicht bedacht. Und ich habe es selber eben wirklich in den Institutionen, in denen ich gearbeitet habe, erlebt, wie viele gute Projekte, die auch wirklich das Unternehmen nach vorne bringen, die die Besucher anziehen, die wirklich Spaß machen, wo man richtig Lust bekommt, im Endeffekt nicht realisiert worden sind, nicht aufgrund des Finanziellen, was ganz schnell dann immer so heißt, das ist der finanzielle Aspekt, sondern aufgrund von Kommunikationsfragen und Schwierigkeiten intern. Das ist für mich einfach das große Anliegen auch, dass ich denke, da gehen so viele Ressourcen verloren leider, die wir ungeahnt, die wir eigentlich nutzen könnten, um unsere Kulturlandschaft auch am Leben zu erhalten. Mich würde ja zunächst mal interessieren, das hat ja ein bisschen mit Unternehmerischem zu tun, was Sie sagen. Wo kommen denn diese Initiativen her? Kommen die von oben, also von der Leitung der Institution? Kommen sie von außen, dass so Berater sagen, jetzt müssen Sie aber mal ein bisschen zulegen, sonst werden Sie immer unattraktiver? Oder kommen sie von den Mitarbeitern, Entrepreneurs, die sagen, mein Gott, wir könnten doch noch ganz andere Sachen machen. Wo kommt es denn eher her? Wo kommt die Innovation her? Das ist ganz unterschiedlich. In den meisten Fällen aber tatsächlich eher von den Mitarbeitern. Von den Mitarbeitern Ideen. Die Mitarbeiter identifizieren sich sehr stark mit den Häusern. Das ist sicherlich ein Punkt, den wir einfach stark haben in diesem ganzen Bereich von Kultur und Gemeinwohl. Das heißt, an den Mitarbeitern, denen geht es auch darum, dass diese Häuser erhalten bleiben und sie machen sich Gedanken und entwickeln Ideen. Oftmals ist aber, weil es aus der Mitarbeiterschaft kommt und noch nicht oben angekommen ist, versackt diese Idee auch wieder und wird nicht umgesetzt. Da geht es einfach um die Kommunikation zwischen Mitarbeitern und Leitung, dass man das so schafft, dass diese Ideen tatsächlich so an die Leitung herangetragen wird, dass der oder diejenige es auch annehmen kann. Dass nicht Ängste bestehen zwischen Mitarbeitern und Leitung, dass die Angst, dass die Mitarbeiter zu groß, zu stark werden, was ein häufiger Faktor in diesen Institutionen auch ist. Aber bevor wir die Leitung schlecht machen, ich kenne auch umgekehrt, dass die Leitung am ehesten sozusagen entweder von außen angestoßen oder aus eigenen Überlegungen sagt, wir müssen mehr machen und dann Bedenkenträger hat. Das ist sicherlich auch. Wir hatten mal den Siemens-Chef eingeladen an die FU und der sagte, eigentlich er weiß, weil er Weltmarkt beobachtet und dafür da ist, dass sie eigentlich eine Menge mehr machen müssten, als sie tun. Und er sagt, ich habe keine Chance, ich habe so viele Bedenkenträger in der Firma, ich muss eigentlich von außen mit mittlerer Gewalt versuchen, Innovationen einzubringen. Von innen werden sie eher so wie im Sandwich so eingeschlossen und abgewürgt, die wenigen, die überhaupt innovativ sind. Vielleicht ist es ein bisschen ein Unterschied da tatsächlich vom Bereich Freie her. Wirtschaft genau, und ihr Bereich Kultur genau. Und Gemeinschaft. Also da sind, glaube ich, wirklich die Mitarbeiter noch anders verbunden mit der Institution. Dennoch gibt es das natürlich auch und ich wollte auch nicht die Leitung schlecht machen, das sind diejenigen, mit denen ich zusammenarbeite. Es gibt das natürlich auch, wobei es auch da eine Frage der Kommunikation ist. Und das habe ich wiederum auch selber einfach erlebt. Ich hatte leitende Positionen in den Häusern. In meiner Kommunikation mit meinen Mitarbeitern habe ich es versucht und von der Rückantwort, die ich bekommen habe, auch geschafft, zumindest zum Teil, genau sie zu animieren, mitzudenken, weiterzudenken, aber sie auch zu sehen, dort wo sie stehen. Und ich glaube, man kann wirklich eine Menge schaffen mit den Mitarbeitern, wenn man sie mit ins Boot holt. Und nicht nur von außen sagt, ja, wir müssen, das heißt, sie müssen mehr arbeiten, sie müssen dies, sie müssen jenes. Wie macht man das? Was ist Ihr Ansatz, um aus diesen doch meistens so etwas verkrusteten Strukturen etwas zu machen, da wieder Bewegung reinzubringen? Wie machen Sie das ganz konkret? Es ist eigentlich ganz einfach. Es geht in erster Linie ums Zuhören. Ich habe nun in meiner Ausbildung, ich habe neben meiner Kulturmanagement-Ausbildung noch eine Mediationsausbildung gemacht, genau dieses selbst gelernt. Und ich kann es fast nicht anders sagen, als tatsächlich immer wieder wie ein kleines Wunder das feststelle, dass wenn man den Menschen zuhört und ihnen wirklich erstmal den Raum gibt, und zwar allen, das heißt, hier geht es wirklich darum, dass sowohl die Leitung als auch die Zwischenebene, als auch die Mitarbeiter ihren Raum erhalten, erstmal zu sprechen über das, was sie bewegt, über das, was sie sehen in der Institution, wo sie die Institution sehen in ein paar Jahren, wirklich diesen Raum zu haben. Dazu muss man natürlich eine vertrauensvolle Atmosphäre schaffen. Dazu muss man einen Raum schaffen, in dem das möglich ist, ohne dass Ängste bestehen. Das ist ein Vorteil, wenn Sie von außen kommen und nicht... Ja. Genau, das ist auf der einen Seite mein Vorteil, dass ich jetzt von außen komme. Auf der anderen Seite mein Vorteil, dass ich durch die Präsentation meiner Person und auch meiner Kollegin tatsächlich von innen komme. Das heißt eben nicht nur von außen komme und meine, jetzt müsste ich diese Institutionen beraten, sondern ich wirklich mit den eigenen Erfahrungen komme. Dieser Weg des Vertrauensschaffens ist ein längerer. Der ist nicht so schnell da, wie wenn ich, keine Ahnung, irgendein wunderbares neues Produkt verkaufen möchte. Aber es ist durchaus ein gangbarer Weg, wenn man den langen Atem hat. Ja. Normalerweise sind ja Berater von außen welche, die Initiativen, neue Ideen reinbringen, die das Unternehmen oder die Einrichtung begleiten in der Implementation. Sie spezialisieren sich auf das Personal. Genau, das ist unser Unique Selling Point. Auf jeden Fall, also das Personal ist unser Fokus. Davon unterscheiden wir uns von vielen Unternehmensberatungen, denn es gibt natürlich Unternehmensberatungen auch in diesem Bereich. Aber dieser Fokus auf das Personal und auf die Strukturen des Personalkommunikation, das ist unser Alleinstellungsmerkmal. Dieser ganze Bereich, was wir heute kulturell kreative Klasse heißt, neuerdings, das hat ja eine Zukunft, weil wir sehen, dass dieser Bereich einfach wächst und dass dieser Bereich auch wirtschaftlich immer mehr Bedeutung bekommt für Tourismus und für alles Mögliche. Wie weit spielt das Unternehmerische da eine Rolle? Man traut ja solchen Institutionen zunächst mal nicht viel Unternehmerisches zu. Da ist auch noch ganz viel im Wandel. Also das ist einfach so, das habe ich während meines Studiums gemerkt, wo ich diesen Weg eingeschlagen bin. Ich interessierte mich schon lange für die Kultur und diesen Weg gegangen bin, Kulturmanagerin zu werden, also diesen wirtschaftlichen Aspekt mit hineinzunehmen in mein Studium und in mein Wirken dann. Da ist noch ganz viel im Umbruch. Wir sehen das einfach an den Institutionen, die wirtschaftlich nicht mehr so gut dastehen, wie sie das mal taten. Die überlegen, sich in Stiftungen umzuwandeln oder das schon getan haben, wo aber die innere Struktur nicht mitgewachsen ist. So. Aber es ist im Kommen. Also, und das merken wir einfach in den Kontakten, die wir knüpfen, natürlich zu sozusagen unseren Kollegen, die es ja gibt, die auch in dem Bereich tätig sind, dass dieses unternehmerische Denken, und das ist definitiv einfach so, dass zum Beispiel ein Museum, wie ich es selbst erlebt habe, mit 200 Mitarbeitern, ist mindestens ein mittelständisches Unternehmen, was etwas erwirtschaftet. Und das beginnt immer mehr, also das geht jetzt ja auch schon über einige Jahre, ist jetzt ja nicht was ganz Neues, aber es beginnt immer mehr in den Köpfen zu wirken und entsprechend auch zu wirken, sich gegebenenfalls für das eine oder andere doch eine Beratung mal ins Haus zu holen. Es gibt ja den Begriff Social Entrepreneurship und man kann natürlich einen Begriff prägen, Cultural Entrepreneurship. Ist das etwas, was schon so ein bisschen im Schwange ist? Ja, durchaus. Noch überhaupt nicht ausgereift, weil wir einfach in diesem Moment wirklich gucken, an den Markt zu kommen. Eben die ersten Kunden sind da und von daher scheint es auch vielversprechend zu sein. Aber dieser ganze Bereich des Social Entrepreneurship und dann Cultural Entrepreneurship ist für uns ein wichtiger Bereich, den wir sicher weiter verfolgen werden und wer weiß, da vielleicht auch in diese Richtung etwas begründen werden. Ja, wenn man so als Laie und nicht Kunstgeschichtler so sich anguckt, diese Zeitspanne der, was man eine Renaissance nennt, da ist ja etwas passiert, dass durch diese Medicis, vor allem in Florenz, alle möglichen, also nicht nur, dass die Künstler anzogen, die eigentlich Weltgeschichte, Kunstgeschichte geschrieben haben, sondern dass offenbar auch etwas passierte, dass die miteinander umgehen konnten, was man heute nicht so hat. Jeder versucht so sein eigenes Fach und die Spezialdisziplin und lässt sich auch nicht gerne in die Karten gucken. Da ist so eine Art Brückenschlag entstanden. Und ja, die, wenn ich das so richtig sehe, die versucht haben, dieses Phänomen Renaissance zu erklären, haben gesagt, es muss etwas passiert sein, dass sogar, also nicht nur innerhalb der Kunstdisziplin, gegenseitig Neues passierte, Funken sprangen, sondern auch in Sachen Ökonomie. Das war ja auch eines der erfolgreichsten sozusagen Epochen von Innovation, vor allem im Bankwesen. Und das muss auch was damit zu tun gehabt haben mit dieser freien Atmosphäre, die ja für die Kunst typisch ist und eigentlich nicht für die Ökonomie. Könnte das nicht ein Modell sein? Wo man anknüpfen könnte? Also, ist ein Gedanke, also haben wir so weit noch nicht drüber nachgedacht, sozusagen da in die Vergangenheit eigentlich nochmal hineinzugucken. Ja. Es gibt ich komme darauf, weil es jemanden gibt, der hat diesen Begriff Medici-Effekt ins Spiel gebracht und das fand ich ganz interessant erklärt. Ja. Und die Frage wäre, wie schafft man es, dass sich die Menschen, gerade wenn sie unterschiedlicher Couleur sind und unterschiedliche Voraussetzungen haben, und Fertigkeiten haben, über die Schulter gucken lassen. Ja, also dieses als solches ist für uns ein ganz wichtiger Punkt. Also wir sind in unserer eigenen Unternehmung auch dabei, ein Lotsennetzwerk aufzubauen, wo man genau mit diesen verschiedenen Professionen gemeinsam spielt und sich gegenseitig über die Schultern schaut bzw. miteinander arbeitet. Das sind aber wir sozusagen als Berater von außen. Dieses als solches auch in die Unternehmung, also in das Museum, das Konzerthaus oder Theater hineinzutragen, ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Aspekt, also das Zusammenarbeiten und wirklich zu profitieren von den jeweiligen Professionen und Fähigkeiten der anderen Mitarbeiter. Das ist unser Anliegen. Diesen Gedanken des Rückblickes auf die Renaissance und auf die Medici finde ich spannend. Haben wir so noch nicht bedacht. Also das werde ich mal weiterverfolgen. Weil ja so Städte wie Berlin oder Barcelona oder auch New York haben eigentlich Voraussetzungen, die fast besser sind als damals an Künstlerszene und wirtschaftlich innovativen Bereichen. Das wäre ja was für Berlin auch. Ja. Also da warten wir auf Sie, dass Sie werde ich Sie wissen lassen. Vielleicht noch ein Punkt, mal um es kontrovers zu diskutieren. Sie sagen, der Mensch steht im Mittelpunkt, soll im Mittelpunkt stehen und man muss das alles vom Menschen her denken. Klar, das steht auch überall und wie heißt das? Den Spruch höre ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Jetzt gibt es ein Buch aus den USA, Babson College, da spricht jemand von der Motivationslüge. Alle reden davon, dass man die Mitarbeiter motivieren muss und dass es dann enorm vorwärts geht und so. Und als dann alle sozusagen das abgehakt hatten, kam einer und sagte, stimmt doch überhaupt nicht, da lügt ihr euch doch in die Tasche. Der Chef bestimmt und die Institution bestimmt und es geht auch gar nicht realistischerweise anders. Es können nicht alle in ihre eigene Richtung gehen, sondern es muss einer sagen, das ist die Richtung. Es wird sogar von dem Entrepreneur verlangt. Einer muss da sein, der sagt, jetzt müssen wir folgendermaßen im Markt reagieren und dann müssen die anderen, ob sie wollen oder nicht, auch ungefähr das tun. Sonst geht das Ding ziemlich schnell ein. Also dieses Motivationslüge ist nicht so ganz ohne, was der da schreibt. Gab erst mal einen Aufruhr und man rieb sich die Augen. Aber wenn man länger hinguckt, sagt man, gut, dass mal einer frech genug sagt, vielleicht ist das auch alles falsch, was wir da als Common Sense haben. Was würden Sie dazu sagen aus Ihrer Erfahrung? Genau auf meine Erfahrungen zurückgehen. Ich habe selbst als leitende Person im Museum diese Erfahrung gemacht. Ich habe mein Team selbst aufgebaut und ich wollte mit denen im Team und motiviert arbeiten und selber festgestellt, dass die Nachfrage nach einer Leitung sehr groß war. Und ich eben nicht diejenige, wir machen das alle zusammen und wir entscheiden zusammen sein sollte, sondern diejenige, die die Entscheidungen trifft. Ich habe da in dieser Situation sehr schnell gehandelt und diese Stellung auch eingenommen und dennoch meine Mitarbeiter motiviert. Und ich glaube, das funktioniert vor allen Dingen über den, und darüber gibt es auch Bücher, über den Anerkennungsfaktor. Es geht darum, seine Mitarbeiter zu sehen und sie in gewisser Weise auch zu motivieren, aber das auch nicht nach Management-Handbuch XY, sondern nach der Situation, in der sie gerade stehen. Und ich glaube schon, dass man das miteinander kombinieren kann. Diese Anerkennung der Mitarbeiter mit ihren Fähigkeiten ist in dem Kulturbereich, wo die Mitarbeiter eben zum Teil ja wirklich noch einfach dankbar sein müssen, dass sie im Museum arbeiten dürfen, ist ein ganz entscheidender Faktor. Ist das Wort Motivation da wirklich richtig? Wir verstehen schon, was wir meinen. Aber ist es nicht so, wenn ich das Framework Entrepreneurship sozusagen nutze, da muss jemand sein, der die verschiedenen Alternativen, die man hat, durchdenkt und sagt, klar, es gibt viele Alternativen, viele Wege, die man gehen kann. Ist auch überhaupt nicht klar, welche der richtige ist, aber man muss einen entscheiden. Wenn man fünf verschiedene geht, kann das nicht gut gehen. Also wird da entschieden. Und was ich dann machen muss, ich bin selber in der Rolle, T-Company ist ein verhältnismäßig einfaches Unternehmen, weil wir immer beim gleichen Produkt bleiben. Und selbst da kann man sehr viele verschiedene Wege gehen, die wir uns gar nicht leisten könnten. Mal dahingestellt, ob der Chef auch wirklich immer den richtigen Weg weiß, aber es muss Entscheidungen geben. Und insofern geht es doch nicht um Motivieren, sondern im besten Falle, wenn ich gut bin, schaffe ich es mit Argumenten und mit Zuwendung und sonst wie, vielleicht mit Charisma, wenn man sowas hätte, zu versuchen, Menschen zu bewegen, den Weg, den ich da vorschlage und letztlich auch festlege, mitzugehen und das einigermaßen wohlwollend und vielleicht sogar mit Überzeugung zu gehen, weil ich so überzeugend vielleicht, wenn ich Glück habe, darlegen konnte. Ist das denn Motivation oder geht es darum, dass jemand da ist, der sagt, wir gehen diesen Weg, im Zweifel auch ohne diejenigen, die das nicht tragen wollen. Also das wird vorgegeben und es gibt aber gute Argumente. Und seht mal, und wenn ich gut bin, kann ich sowas wie ein Stück weit, na zumindest wohlwollende Mitmachen erreichen. Es ist doch nicht Motivation. Motivation ist, dass jeder andere Hobbys hat und was ganz anderes will und vielleicht selber gerne Chef wäre. Und ich wünsche es auch jedem. Also gut, das ist eine Frage der Definition von Motivation natürlich. Und dennoch denke ich, ist es, wenn man die Mitarbeiter ins Boot holt für den eigenen Weg. Also klar, auch in einem Museum muss es einen Direktor geben, der die Dinge entscheidet. Aber es klingt so, als würden Sie sie motivieren, ins Boot zu holen, während doch in Wirklichkeit ist, ich sage als Chef, wir sitzen in diesem Boot und wenn du nicht in dem Boot sitzt, hast du möglicherweise oder ziemlich sicher Konsequenzen zu tragen. Das geht nicht gut für dich, wenn du nicht dich freiwillig und möglichst hoch motiviert zeigst, in diesem Boot zu sitzen. Also reden wir doch mal im Klartext an der Stelle. Das ist doch eine Frage der Kommunikation miteinander. Da bleibe ich hart. Ja. denn das ist wirklich, ich habe es selbst aus den leitenden Positionen wirklich einfach erfahren. Die Frage der Kommunikation, wie kommuniziere ich mit meinen Mitarbeitern, wohin der Weg geht, ist die entscheidende. Und dann sind auch Mitarbeiter, die schon am Ende ihrer Kräfte sind, weil sie 7 Tage die Woche lange, lange arbeiten für ein großes Ausstellungsprojekt, bereit, am nächsten Tag dort wieder hinzukommen. Also die Frage der Anerkennung und der Kommunikation ist, glaube ich, wirklich eine ganz, ganz entscheidende. Und ich ja, ich gehe da weg von jeglichen Management-Handbüchern etc., weil ich einfach denke, das ist wirklich eine Sache, die nur im persönlichen Kontakt mit meinen Mitarbeitern stattfinden kann. Nur dazu muss ich bereit sein. Dazu muss ich als Führungskraft bereit sein, mich wirklich als Führungskraft, als Führende zu verstehen. Und was heißt Führung? Das ist ja vielleicht die interessante Frage. Heißt das tatsächlich, dass ich einfach nur sage, so geht's lang und ihr macht das? Oder heißt es doch zu gucken, wo geht es mit den Mitarbeitern lang und darauf auch zu reagieren? Ein Lotse hieße, zu versuchen, die Menschen dort einzusetzen, wo sie am ehesten von ihren Neigungen, Fähigkeiten hinpassen. Da reden wir nicht über Motivation, sondern sie dort einzusetzen, wo sie sich vielleicht wohler fühlen als in anderen Aufgaben. Wo sie einfach mit ihren Fähigkeiten wirklich für das Unternehmen, also das ist auch falsch verstanden, wenn es sozusagen jetzt ankommt, dass ich baue mein Unternehmen um die Mitarbeiter herum. Nee, die Mitarbeiter sind da und sie sollen ihre Fähigkeiten für das Unternehmen einsetzen. Dazu muss ich aber als Unternehmen, und das ist eben auch ein großer Unterschied zwischen privatwirtschaftliche Unternehmung und im Bereich, gerade im kulturellen, was ist das Ziel? Zieldefinition, darauf stoßen wir jetzt immer wieder bei unseren Kunden, ist der erste Punkt eigentlich. Wohin soll das Boot denn gehen? Nur dann kann ich auch entsprechend natürlich auf meine Mitarbeiter reagieren, beziehungsweise den Weg so gehen, dass da eine Veränderung stattfindet. Vielleicht noch eine letzte Frage. Sie waren selber, ich habe das im Lebenslauf gesehen, in sehr interessanten Positionen. Das ist ja eigentlich sehr, ja, warum verlässt man das und geht in einen freien Beruf, in so etwas wie Personalberatung? Hat mehrere Gründe. Zum einen die Lust dazu. Tatsächlich die Lust, das eigene Unternehmen auf die Beine zu stellen. Ja. Also eine ganz, ganz große Motivation. Natürlich bin auch ich nicht frei von Existenzängsten etc., aber trotzdem ist das ein richtig großer Motivator gewesen. Und die Situation, die ich in den Institutionen einfach selbst erlebt habe, wenn ich Teil des Systems bin, dann kann ich nur ganz schwer etwas verändern. Und jetzt bin ich in der Position, dass ich tatsächlich zwar von innen komme, das heißt, das beurteilen kann, aber von außen hineingeholt werde und da Anstöße geben kann, die Dinge zu verändern. Und insgesamt in dem Bereich, was zu verändern, das ist eine ganz große Antriebskraft. Wir wollen einfach diesen Bereich erhalten. Wir leben beide selbst sehr stark mit und von der Kultur und wollen diesen Bereich erhalten. Und dann muss sich in den Institutionen etwas ändern. Und es soll Spaß machen, in den Institutionen zu arbeiten. Soll Freude machen und dann haben auch wir Freude an unserer eigenen Unternehmung. Das war ein gutes Schlusswort und ein Plädoyer für Entrepreneurship. Absolut. Ganz herzlichen Dank.